Dieser Schlüssel wird nie diesen Platz verlassen, mein lieber Freund. Dann wird mit ihm vereint auch mein Herz immer da sein. Ach, Charles, es ist nicht recht. Sind wir denn nicht so gut wie verheiratet? Ich habe dein Wort. Nimm meins. Dein auf ewig. Auf ewig. Kein Versprechen der Welt war reiner. Eugenies Treuherzigkeit hatte für den Moment Charles' Liebe geheiligt. Das Frühstück am nächsten Morgen war traurig. Trotz des goldbestickten Morgenmantels, den Charles Nanon geschenkt hatte, standen ihr Tränen in den Augen. Der arme, liebe junge Herr, der aufs Meer geht. Gott schütze ihn. Eugénie Grandet. Hörspiel in drei Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung Helmut Peschina. Zweiter Teil. Es spielten Monsieur Grandet, Matthias Habich, Eugénie Grandet, Lisa Hirdiner, Madame Grandet, Verena von Beer, Charles, Laurenz Laufenberg, Nanon, Erika Skrotzki und als Erzähler Peter Matic, Sabine Falkenberg, Max von Pufendorf, Maren Kreumann. In weiteren Rollen Christian Grashoff, Jakob Diehl, Martin Seifert, Maria Hartmann, Alexander Ratschun. Komposition Christian Sanesi, szenische Geräusche Caroline Ledoux, Ton Jean-Boris Schimczak. Hospitanz Lina Dembke, Regieassistenz Jörg Andreas Meister, Regie Marguerite Gatteau. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015. Celle dont la durée est chaque jour abrégée par l'âge, par le temps, par une maladie mortelle, par quelques-unes des fatalités humaines. Eugénie Grandet. Celui-là comprendra les tourments d'Eugénie. Hörspiel in drei Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung Helmut Peschina. Non, trop étroit pour elle. Dritter Teil. Ainsi que la cour, la maison, la ville. Es kam der Vorabend von Charles Abreise. Das Frühstück am nächsten Morgen war sehr traurig. Um 10:30 Uhr machte sich die Familie auf den Weg, um Charles zur Postkutsche nach Nord zu begleiten. Nanon trug die Reisetasche von Charles. Alle Kaufleute standen unter ihren Ladentüren, um den kleinen Zug vorbeikommen zu sehen. Weine doch nicht, Eugénie. Lieber Neffe, du reist arm ab. Komm, reich zurück. Dann wirst du die Ehre deines Vaters gerettet haben. Ich verbürge mich dafür. Ich, Grandet. Denn nun hängt alles von dir ab. Lieber Onkel, Sie lindern die Bitterkeit meiner Abreise. Das ist das schönste Geschenk, das Sie mir machen konnten. Gute Reise. Hätte ich doch für einen Augenblick die Allmacht Gottes. Am Morgen nach Charles' Abreise sah das Haus Grandet für alle Welt wieder aus wie eh und je. Nur nicht für Eugénie, die es plötzlich öde und leer fand. Ohne dass ihr Vater es wusste, sollte nach ihrem Willen Charles' Zimmer in dem Zustand bleiben, in dem er es verlassen hatte. Wer weiß, ob er nicht früher zurückkommt, als wir glauben. Ach, ich wünschte, er wäre da. Ich habe mich so an ihn gewöhnt, er war so freundlich, so hübsch und lockig, fast wie ein Mädchen. Seit diesem Tag nahm Mademoiselle Grandets Schönheit... Seit diesem Tag nahm Mademoiselle Grandets Schönheit einen neuen Ausdruck an. Einen neuen Ausdruck an. Die Würde der Frau, die sich geliebt weiß, verlieh ihren Zügen jene besondere Leuchtkraft, die die Maler als Heiligenschein darstellen. Sie kaufte beim Buchhändler der Stadt eine Weltkarte, die sie neben ihrem Spiegel an die Wand nagelte, um ihrem Cousin auf seiner Fahrt nach Ostindien folgen zu können. Am Vormittag saß sie versonnen unter dem Nussbaum auf der Holzbank, wo sie sich so viele schöne Dinge und neckische Albernheiten gesagt, wo sie Luftschlösser gebaut hatten. Sie dachte an die Zukunft und betrachtete das kleine Stück Himmel, auf das die Mauern ihr den Blick freigaben, oder das alte Mauerstück und das Dach, unter dem Charles Zimmer lag. Und den ganzen Morgen über plauderte sie mit ihrer Mutter und Nanon nur immer von Charles. Wenn ich einen Mann gehabt hätte, ich hätte mich für ihn abgerackert. Aber nichts zu machen. Ich werde sterben, ohne zu wissen, was das Leben eigentlich ist. Aber glauben Sie mir, Mademoiselle, der alte Cornwallier, der ein ganz netter Kerl ist, der hängt sich nur wegen meiner Renten an meine Schürze. Genau wie die Leute, die hierher kommen und Ihnen den Hof machen und dabei doch nur am Schatz des Herrn interessiert sind. Das merke ich, weil ich eine feine Nase habe, wenn ich auch plump und groß wie ein Turm bin. Wissen Sie was, Mademoiselle? Das macht mir Vergnügen, obwohl es keine Liebe ist. So vergingen 2 Monate. Morgens und abends öffnete Eugenie das Kästchen und betrachtete das Bild ihrer Tante. An einem Sonntagmorgen wurde sie von ihrer Mutter dabei überrascht, wie sie sich gerade bemühte, Charles' Züge in denen des Porträts wiederzufinden. So wurde Madame Grandet in das schreckliche Geheimnis des Tausches eingeweiht, durch den Charles in den Besitz von Eugenies Schatz gekommen war. Du hast ihm alles gegeben? Was wirst du deinem Vater am Neujahrstag sagen, wenn er dein Gold sehen will? Am nächsten Morgen, dem 1. Januar 1820, gab die blanke Angst, die Mutter und Tochter gepackt hatte, ihnen die natürlichste Ausrede ein, um nicht in Grandets Zimmer erscheinen zu müssen. Der Winter 1819-20 war einer der härtesten seit Jahren. Der Schnee hatte die Dächer tief unter sich begraben. Grandet, ja? Sag doch Nanon, sie soll bei mir ein bisschen Feuer machen. Die Kälte ist so schlimm, dass ich sogar unter meiner Decke friere. Ich bin in einem Alter, wo ich mich schonen sollte. Übrigens, Eugenie soll sich hier anziehen. Das arme Mädchen wird sich eine Erkältung holen, wenn es bei diesem Wetter in seinem Zimmer Toilette macht. Nachher wünschen wir dir dann ein gutes neues Jahr beim Feuer im Salon. Was redest du da? Wie du das Jahr anfängst, Madame Grandet. So viel auf einmal hast du noch nie gesprochen. Na schön. Ich will tun, was Sie wünschen, Madame Grandet. Du bist wirklich eine gute Frau. Und ich möchte nicht, dass dir in deinem Alter noch was zustößt. Sie sind so fröhlich heute Morgen, Grandet? Ich bin doch immer fröhlich. Fröhliches Deppetjes, man bringt ihm euren Bottich an. Ja, das ist wahrhaftig kalt hier. Wir werden uns ein schönes Frühstück machen, liebe Frau. Ich habe kein Gold mehr. Ich hatte zwar noch ein paar alte Stücke, dir darf ich das ja sagen, aber die musste ich ausgeben für Geschäfte. Des Grassins hat uns eine getrüffelte Gänseleberpastete geschickt. Ich hole sie gleich bei der Post ab. Er muss auch einen doppelten Napoleon für Eugenie mitgeschickt haben. Das Geheimnis von Grandets Fröhlichkeit lag im Gelingen seiner Spekulationen. Monsieur des Grassins hatte ihm per Post seine ausstehenden Zinsen auf das letzte halbe Jahr, nämlich 30.000 Francs in Talern, geschickt und ihm mitgeteilt, dass die staatlichen Renten einen Höchststand erreicht hätten. Eugenie, dein Vater ist heute bei guter Laune. Wir werden es schon schaffen. Als Grandet zum Frühstück herabkam, wünschten ihm beide Frauen ein glückliches Neujahr. Seine Tochter, indem sie ihm um den Hals fiel und ihn liebkoste, seine Frau ernst und würdevoll. Bonne année. Er küsste seine Tochter auf beide Wangen. Bonne année. Ja, ja, mein Kind. Ich arbeite für dich, weißt du. Ich will dein Glück. Man muss Geld haben, um glücklich zu sein. Ohne Geld. Prost, Mahlzeit. Schau, das hier ist ein nagelneuer Napoleon. Ich habe ihn aus Paris kommen lassen. Denn bei allen Teufeln hier habe ich kein Körnchen Gold. Nur du allein hast Gold. Zeig mir dein Gold, Töchterchen. Ach was, es ist zu kalt. Lass uns frühstücken. Na schön. Aber nachher, ja? Das wird uns allen verdauen helfen. Der brave des Grassins hat uns diese Pastete eigens geschickt. Also esst, Kinder, es kostet uns nichts. Ich bin zufrieden mit ihm. Er leistet Charles große Dienste. Und das obendrein umsonst. Er regelt die Geschäfte des armen toten Grandet ganz trefflich. Oh, das schmeckt gut. Iss doch davon, Frau. Das gibt Kraft, mindestens für 2 Tage. Ich habe keinen Hunger. Ich bin sehr schwächlich, das Ach, weißt was? Du. Was? Du bist eine Frau, die was aushält. Du bist zwar in der Tat ein kleines, gelbliches Krübelchen, aber ich mag Gelb. Je fröhlicher der alte Winzer wurde, umso mehr krampfte sich den beiden Frauen das Herz zusammen. Nanon, räum alles weg. Aber lass den Tisch da stehen. Wir können dann bequemer deinen kleinen Schatz betrachten, liebe Eugenie, weißt? Klein. Meine Güte, nein, du besitzt dem tatsächlichen Wert nach 5.959 Francs. Und 40 dazu seit heute früh. Das macht 6.000 Francs weniger ein. Na schön, da will ich dir noch den einen Fonds dazugeben, um die Summe aufzurunden. Weil, siehst du, Töchterchen, du musst mir dein Gold geben. Das wirst du doch deinem Väterchen nicht abschlagen. Hm? Ich hab kein Gold mehr. Ich gebe dir 6.000 Francs in Livre für dein Gold. Und du wirst es so anlegen, wie ich es dir sage. Was lässt du den Kopf hängen? Also, los, hol das Gold. Du solltest mir die Augen küssen, weil ich dich so in die verborgenen Kräfte und Geheimnisse vom Leben und Tod der Taler einweihe. Ja, wahrhaftig, die Taler sind lebendig wie die Menschen. Sie kommen und gehen, arbeiten in ihrem Schweiße, bringen etwas zustande. Eugenie erhob sich. Aber als sie ein paar Schritte zur Tür gemacht hatte, drehte sie sich heftig um und sah ihrem Vater fest ins Gesicht. Ich habe mein Gold nicht mehr. Du hast dein Gold nicht mehr? Nein, ich habe es nicht mehr. Du irrst dich, Eugenie. Nein. Beim Winzermesser meines Vaters. Grandet. Dein Zorn wird mein Tod sein. Pappalapapp, in eurer Familie ist so schnell noch keiner gestorben. Eugenie, was hast du mit deinen Goldstücken gemacht? Mein Vater, meine Mutter leidet sehr. Sehen Sie sie an, töten Sie sie nicht. Nono, hilf mir ins Bett. Ich sterbe. Mama. Nono kam und reichte ihrer Herrin schnell den Arm. Ebenso tat es Eugenie. Aber nur mit unendlicher Mühe gelang es ihnen, sie nach oben in ihr Zimmer zu bringen. Denn bei jeder Stufe drohte sie, ohnmächtig zu werden. Eugenie! Sobald die Mutter im Bett liegt, kommst du herunter! Ja, Vater! Nachdem Eugenie ihre Mutter beruhigt hatte, ging sie unverzüglich hinunter. Tochter, du wirst mir sagen, wo dein Schatz ist. Vater, wenn Sie mir Geschenke machen, über die ich nicht uneingeschränkt verfügen kann... Dann nehmen Sie sie zurück. Eugenie hielt den Napoleon ihrem Vater hin. Grandet riss das Goldstück an sich und ließ es in seine Tasche gleiten. Ich werde dir nichts mehr schenken. Nicht so viel. Du verachtest also deinen Vater. Du hast kein Vertrauen zu ihm. Du weißt also nicht, was ein Vater ist. Wenn er nicht alles für dich ist, ist er nichts. Wo ist dein Gold? Vater, ich liebe Sie und achte Sie, aber ich möchte Sie in aller Bescheidenheit darauf aufmerksam machen, dass ich 23 Jahre alt bin. Sie haben mir oft genug gesagt, dass ich mündig bin. Ich habe mit meinem Geld getan, was mir beliebte. Und seien Sie versichert, dass es gut angelegt ist. Wo? Das bleibt mein Geheimnis. Haben Sie nicht auch Ihre Geheimnisse? Aber ich bin schließlich das Oberhaupt der Familie. Da darf ich wohl meine Geschäfte haben, oder nicht? Und das ist eben mein Geschäft. Das muss ein übles Geschäft sein, wenn du es deinem Vater nicht sagen kannst, Mademoiselle Grandet. Es ist ein ausgezeichnetes Geschäft. Dann sag mir wenigstens, wann du dein Geld hergegeben hast. An deinem Geburtstag hattest du es noch, oder? Einen solchen Starrsinn! Einen solchen Diebstahl hat man wahrlich noch nie gesehen. Was? Hier, in meinem Haus? Bei mir soll jemand dein Gold genommen haben, das einzige Gold, das es hier gab, und ich darf nicht wissen, wer? Gold ist eine kostbare Sache. Die anständigsten Mädchen können Fehltritte begehen, ihre, ich weiß nicht was, hergeben. Das kommt bei Adligen ebenso vor wie bei Bürgersleuten, aber Gold hergeben. Du hast es doch jemandem gegeben, oder? Hat man je ein solches Kind gesehen? Bin ich dein Vater oder nicht? Stand es mir frei, damit zu machen, was mir gut schien? Ja oder nein? War es mein Gold? Aber du bist ein Kind. Ein Volljähriges. Verdammte Schlange von einer Tochter. Du weißt, dass ich dich liebe und du missbrauchst es. Sie erdrosselt ihren Vater. Bei Gott, du wirst am Ende unser Vermögen diesem Habenichts in Saffianstiefel vor die Füße geworfen haben. Enterben kann ich dich ja nicht. Aber ich verfluche dich. Dich, deinen Cousin und deine Kinder. Wenn es Charles sein sollte, der... Aber nein, das ist nicht möglich. Dieser elende Windbeutel soll mich ausgeplündert haben? Sie rührt sich nicht, sie zuckt nicht mit der Wimper. Sie ist mehr Grande, als ich es bin. Eugenie, du bist in meinem Haus, bei deinem Vater. Du musst dich meinen Befehlen fügen. Geh auf dein Zimmer. Dort bleibst du, bis ich dir erlaube, herauszukommen. Nanon wird dir Brot und Wasser bringen. Du hast mich verstanden. Marsch! Eugenie brach in Tränen aus und flüchtete zu ihrer Mutter. Nachdem Grandet ein paar Runden durch seinen verschneiten Garten gegangen war, ohne die Kälte wahrzunehmen, argwöhnte er, dass seine Tochter bei seiner Frau sein musste. Und da es ihn reizte, sie bei der Übertretung seiner Befehle zu erwischen, schlich er behende wie eine Katze die Treppe hinauf und erschien in Madame Grandets Zimmer, als diese gerade Eugenie, die ihr Gesicht in den mütterlichen Schoß gelegt hatte, über den Kopf streichelte. Tröste dich, mein armes Kind. Dein Vater wird sich beruhigen. Sie hat keinen Vater mehr. Sagen Sie, Madame Grandet, haben wir beide, Sie und ich, wirklich ein derart ungehorsames Kind in die Welt gesetzt? Eine hübsche Erziehung. Und vor allem eine sehr religiöse. Du bist nicht in deinem Zimmer? Marsch! Marsch! In dein Gefängnis, Mademoiselle! Wollen Sie mir mein Kind nehmen, Monsieur Grandet? Wenn Sie sie behalten wollen, bringen Sie sie weg. Macht beide, dass sie aus dem Haus kommt. Donna und Doria, wo ist das Gold? Was ist aus dem Gold geworden? Eugenie erhob sich, warf ihrem Vater einen stolzen Blick zu und ging in ihr Zimmer, das der Alte hinter ihr abschloss. Nanon! Lösch das Feuer im Salon! Sie hat es ohne Zweifel diesem verdammten Verführer Charles gegeben, der es nur auf unser Geld abgesehen hat. Ich weiß nichts von alledem. Ich leide so sehr unter ihrer Härte, dass ich, wenn mich meine Ahnung nicht täuscht, dieses Lager mit den Füßen voraus verlassen werde. Sie hätten mich in diesen Tagen schonen sollen, Grandet, zumal ich Ihnen, soweit ich weiß, niemals Kummer gemacht habe. Ihre Tochter liebt Sie. Die Kälte ist sehr streng. Eugenie könnte sich ihretwegen eine schwere Krankheit zuziehen. Ich will sie weder sehen noch sprechen. Sie wird in ihrem Zimmer bei Wasser und Brot ausharren, bis sie ihrem Vater gefolgt hat. Zum Teufel! Ein Familienoberhaupt darf doch wohl wissen, was aus dem Gold in seinem Haus wird. Sie besaß die einzigen Rupien, vielleicht in ganz Frankreich, außerdem Genueser, holländische Dukaten. Grandet! Eugenie ist unser einziges Kind. Und selbst wenn sie sie ins Wasser geworfen hätte... Ins Wasser! Ins Wasser! Sind Sie toll, Madame Grandet! Wenn Sie Frieden im Haus haben wollen, dann nehmen Sie Ihre Tochter ins Gebet. Ziehen Sie ihr die Würmer aus der Nase. Darauf verstehen sich Frauen untereinander besser als unser eins. Was auch immer sie getan hat, ich werde sie nicht fressen. Nun also, Grandet, ich bin nicht sicher, dass ich mehr Macht über das Kind habe als Sie. Mir hat sie nichts gesagt. Sie kommt wohl doch nach Ihnen. Pappalapapp! Sie führen mich fürchtlich an der Nase herum. Stecken womöglich mit ihr unter einer Decke. Wahrhaftig, Grande, wenn Sie mich töten wollen, brauchen Sie nur in diesem Ton weiterzureden. Ich sage es Ihnen, und wenn es mich mein Leben kostet, ich wiederhole es noch einmal. Sie sind im Unrecht gegen Ihre Tochter, die vernünftiger ist, als Sie es sind. Das Geld gehört ihr. Sie kann es nur zu einem guten Zweck gebraucht haben. Und Gott allein hat das Recht, um unsere guten Werke zu wissen. Grande, ich flehe Sie an, seien Sie gnädig gegenüber Eugenie. Dadurch würden Sie mir vielleicht das Leben retten. Meine Tochter, Grande, geben Sie mir mein Kind zurück. Ich kann es in meinem Haus nicht mehr aushalten. Du hast mir ein grausames Neujahrsgeschenk gemacht, Eugenie. Ja, weine nur. Was du getan hast, wird dir noch leid tun. Was nützt es, dass du 6 Mal in 3 Monaten den Leib des Herrn verspeist, wenn du heimlich das Gold deines Vaters einem Faulenzer gibst, der dein Herz zerreißen wird, sobald du ihm nichts mehr geben kannst? Du wirst doch sehen, was dein Schal wert ist. Er hat weder Herz noch Gewissen. Wenn er es wagt, den Schatz eines armen Mädchens ohne Zustimmung der Eltern wegzuschleppen. Als Grandet das Haus verlassen hatte, schloss Madame Grandet die Tür zum Zimmer ihrer Tochter wieder auf und setzte sich zu ihr ans Bett. Sie haben so viel Mut für Ihre Tochter bewiesen. Siehst du, mein Kind, wohin unerlaubte Dinge führen. Du hast mich dazu gebracht, zu lügen. Ich will Gott bitten, nur mich dafür zu bestrafen. Ist es denn wahr? Mademoiselle soll den Rest ihrer Tage bei Wasser und Brot zubringen? Grandet aß allein zu Mittag. Das erste Mal seit 24 Jahren. Nun sind Sie also Witwer, Monsieur. Das muss aber sehr unangenehm sein, wenn man Witwer ist mit 2 Frauen im Haus. Ich hab dich nicht um deine Meinung gefragt. Halt den Mund. Oder ich jag dich fort. Was hast du denn da in der Pfanne? Das ist Fett, das ich auslasse. Als der Winzer zu Bett gegangen war, kam Nanon leise auf Strümpfen zu Eugenie und brachte ihr eine Pastete. Hier, Mademoiselle. So wenig wie Sie essen, wird Ihnen diese Pastete gut 8 Tage reichen. Und durch die Sülze kann sie nicht verderben. Oh, gute Nanon. Ich habe sie sehr gut und sehr schmackhaft zubereitet. Den Speck und die Gewürze habe ich von meinen 6 Francs gekauft. Über die habe ich immer noch selbst zu bestimmen. Während einiger Monate ging der Winzer zu seiner Frau, ohne den Namen seiner Tochter zu erwähnen. Er sah sie nie und nie fragte er nach ihr. Madame Grandet verließ ihr Zimmer nicht und von Tag zu Tag verschlimmerte sich ihr Zustand. Aber nichts stimmte den Wirtier um. Er blieb unerbittlich rau und kalt wie Granit. Ohne dass man sagen konnte, woher, wusste plötzlich die ganze Stadt, dass Mademoiselle Grandet auf Geheiß ihres Vaters seit dem Neujahrstag bei Wasser und Brot und ohne Heizung in ihrem Zimmer eingeschlossen gehalten wurde und dass Nanon ihr Leckerbissen kochte, die sie ihr nachts brachte. Und man wusste sogar, dass das junge Fräulein ihre Mutter nur sehen und pflegen konnte, wenn der Vater nicht zu Hause war. Weder der Stubenarrest noch die Ungnade ihres Vaters konnten Eugenie etwas anhaben. Sie hatte ja ihre Weltkarte. Die kleine Bank, den Garten und das Mauerstück. Und immer wieder neu schmeckte sie auf ihren Lippen den Honig, den die Küsse der Liebe hinterlassen hatten. Ihre Mutter, dieses sanfte und zärtliche Geschöpf, siechte von Tag zu Tag mehr dahin. Eugenie, wo ist Charles? Warum schreibt er nicht? Wir wollen an ihn denken, Mutter, aber nicht von ihm sprechen. Ihr Leid ist wichtiger als alles andere. Ich bedauere nichts im Leben. Gott erweist mir eine große Gunst. Er lässt mich mit Freuden dem Ende meines Elends entgegensehen. Eines Abends, gegen Ende des Frühjahrs, vertraute Madame Grandet ihren geheimen Schmerz den Cruchots an. Ein Mädchen von 23 Jahren bei Wasser und Brot einsperren? Noch dazu ohne jeden Grund? Seien Sie ganz beruhigt, werte Madame Grandet. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Stubenarrest morgen sein Ende haben wird. Fast jeden Morgen machte der alte Grandet, wie er es sich seit Eugenies Stubenarrest angewöhnt hatte, ein paar Runden durch seinen kleinen Garten. Oft ließ er sich auf der kleinen morschen Holzbank nieder, auf der sich Charles und Eugenie ewige Liebe geschworen hatten. An einem schönen Junitag kam der Notar Cruchot und traf den alten Winzer auf der kleinen Bank sitzend an. Was gibt es, Monsieur Cruchot? Ich komme, um mit Ihnen über Geschäftliches zu sprechen. Ah, sieh an, bringen Sie mir ein wenig Gold für meine Taler. Nein, es handelt sich nicht um Geld, sondern um Ihre Tochter Eugenie. Alle Welt spricht von ihr und von Ihnen. Was haben sich die Leute da einzumischen? Ein jeder ist Herr in seinem Haus. Nun, Ihre Frau ist sehr krank, mein Freund. Sie schwebt in Lebensgefahr. Wenn sie sterben sollte, ohne eine angemessene ärztliche Versorgung erhalten zu haben, dann wären Sie, meine ich, um Ihre Ruhe gebracht. Papp! Sie wissen doch, was meine Frau hat. Sobald ein Arzt einmal seinen Fuß ins Haus gesetzt hat, kommt er 5 oder 6 Mal am Tag. Wie dem auch sei, Grandet, machen Sie, was Sie wollen. Sie sind ein erwachsener Mensch. Sie werden schon selbst wissen, wie Sie sich zu verhalten haben. Außerdem ist es nicht die geschäftliche Angelegenheit, die mich herführt. Es handelt sich um etwas, was womöglich schwerwiegender für Sie ist. Denken Sie darüber nach, wie Ihr Verhältnis zu Ihrer Tochter sein wird, falls Madame Grandet stirbt. Sie müssten Eugenie ihre gesamten Abrechnungen offenlegen, da sie in Gütergemeinschaft mit ihrer Frau leben. Ihre Tochter hätte dann das Recht, die Teilung ihres Vermögens von ihnen zu verlangen. Sie könnte Frottfond verkaufen lassen. Mit einem Wort, sie tritt das Erbe ihrer Mutter an, die sie nicht beerben können. Diese Worte schlugen wie der Blitz bei dem alten Grandet ein, der in Gesetzesdingen weniger beschlagen war als in geschäftlichen Angelegenheiten. Über eine mögliche Aufteilung seines Besitzes hatte er nie nachgedacht. Daher rate ich Ihnen, sie gut zu behandeln. Aber wissen Sie, was sie getan hat, Cruchot? Was denn? Sie hat ihr Gold hergegeben. Nun ja, gehörte es ihr etwa nicht? Oh, das sagen wir alle. Schauen Sie, Sie werden Eugenie nach dem Tod ihrer Mutter um Zugeständnisse bitten müssen. Und das sollten Sie sich nicht jetzt wegen einer Lappalie solche Hindernisse in den Weg legen. Wie bitte? Sie nennen 6.000 Francs in Gold eine Lappalie? Nun, mein alter Freund, wissen Sie, was die Bestandsaufnahme des Vermögens und die Teilung der Erbschaft Ihrer Frau kosten wird, wenn Eugenie dies verlangt? Was? 200, 300 oder vielleicht sogar 400.000 Francs. Wenn Sie sich aber mit ihr darüber ins Einvernehmen setzen... Beim Winzermesser meines Vaters, das werden wir noch sehen, Cruchot. Das Leben ist sehr hart. Es bringt viel Leid mit sich, Cruchot. Sie wollen mir doch nichts vormachen, oder? Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass das, was Sie mir da erzählen, Hand und Fuß hat. Zeigen Sie mir das Gesetzbuch. Ich will das Gesetzbuch sehen. Mein armer Freund, verstehe ich etwa mein Handwerk nicht? Es ist also wirklich wahr. Ich soll ausgeplündert werden. Verraten, getötet, zerfleischt werden von meiner Tochter. Sie ist die rechtmäßige Erbin ihrer Mutter. Wozu gibt es Kinder auf der Welt? Ach, wie liebe ich meine Frau. Die ist zum Glück kräftig. Sie hat höchstens noch einen Monat zu leben. Was soll ich tun? Eugenie könnte schlicht und einfach auf die Erbschaft ihrer Mutter verzichten. Sie wollen sie schließlich nicht enterben, oder? Aber dieses Entgegenkommen wird sie Ihnen nur erweisen, wenn Sie sie nicht schlecht behandeln. Also, guter Freund, schließen Sie Frieden mit Eugenie. Sehen Sie ganz zur Mühe, wirft mit Steinen nach Ihnen. Ach, die Affen! Hören Sie, die Staatsrenten stehen bei 99. Seien Sie doch endlich einmal im Leben zufrieden. Hey, 99. Grandet begleitete den alten Notar bis zum Gartentor. Dann stieg er, weil ihn das soeben gehörte, so sehr aufbrachte, zu seiner Frau hinauf. Hör zu, Mutter. Du kannst den Tag mit deiner Tochter verbringen. Ich fahre nach Fortfond. Seid vergnügt, ihr beide. Es ist unser Hochzeitstag, meine gute Frau. Nimm, hier ist Geld für dein Altar beim Fronleichnamsfest. Lange genug hast du ihn aufstellen wollen. Er sei dir gegönnt. Amüsiert euch. Seid fröhlich. Lasst es euch gut gehen. Es lebe die Freude. Er warf 10 6-Franc-Stücke auf das Bett seiner Frau und küsste sie auf die Stirn. Gute Frau, es geht dir schon besser, nicht wahr? Wie können Sie glauben, dass Gott in Ihr Haus einkehren könnte, solange Ihre Tochter aus Ihrem Herzen verbannt bleibt? Papalapap, das werden wir noch sehen. Himmlische Güte! Eugenie, komm! Komm her! Umarme deinen Vater! Er verzeiht dir! Aber der Alte war verschwunden. Er rannte so schnell er konnte in seine Weinberge und versuchte, seine wirren Gedanken zu ordnen. Grandet hatte vor kurzem sein 76. Lebensjahr begonnen. Und in den letzten 2 Jahren hatte sich sein Geiz gesteigert. Der Anblick des Goldes, der Besitz des Goldes, war ihm zur fixen Idee geworden. Um die Essenszeit stapfte er nach Saumur zurück. Er hatte beschlossen, Eugenie nachzugeben, sich mit ihr zu versöhnen, ihr zu schmeicheln, um wie ein König sterben zu können und seine Millionen bis zum letzten Atemzug in der Hand zu haben. Gerade als der Alte auf Katzenpfoten die Treppe hinaufstieg, um zu seiner Frau zu gehen, hatte Eugenie das hübsche Kästchen ans Bett ihrer Mutter gebracht. Gemeinsam gaben sie sich dem Vergnügen hin, das Porträt von Charles Mutter zu betrachten, um seine Züge darin zu erkennen. Das ist ganz genau seine Stirn und sein Mund. In dem Augenblick machte der Winzer die Tür auf. Gott sei uns gnädig. Und sprang auf das Kästchen zu, wie ein Tiger auf ein schlafendes Kind losstürzt. Gold? Gold? Gold? Viel Gold! Das wiegt 2 Pfund. Charles hat dir das für deine schönen Münzen gegeben. Wie? Warum hast du mir das nicht gesagt? Das ist ein gutes Geschäft, Töchterchen. Du bist eben doch meine Tochter. Jetzt erkenne ich dich wieder. Nicht wahr? Das gehört Charles. Ja, Vater, es gehört nicht mir. Es ist ein heiliges Vermächtnis. Papalapap. Er hat schließlich dein Geld genommen. Da muss er dir schon einen ebenbürtigen Ersatz für deinen kleinen Schatz geben. Vater! Der Alte wollte sein Messer nehmen, um ein Goldplättchen abzuheben. Um Himmels Willen. Dafür Monsieur musste er das Kästchen auf einen Stuhl legen. Vater. Eugenie stürzte herbei, um es wieder an sich zu reißen. Aber der Böttcher, der die Augen gleichzeitig bei seiner Tochter und bei dem Kästchen hatte, streckte den Arm aus und stieß sie so heftig zurück, dass sie auf das Bett ihrer Mutter fiel. Kästchen, das gehört weder Ihnen noch mir. Dann nahm er sein Messer und machte sich daran, das Gold abzubrechen. Hast du es dann angesehen? Wenn es ein dir anvertrautes Gut ist, ansehen. Das ist schlimmer als ein Rühren. Vater, zerstören Sie es nicht oder Sie entehren mich. Vater, hören Sie! Grandet! Grandet! Vater! Ach. Nanon kam erschreckt herauf. Eugenie griff nach einem Messer, das in ihrer Reichweite lag, und nahm es als Waffe zur Hand. Und? Na? Vater? Wenn Ihr Messer nur ein Stückchen von diesem Gold beschädigt, so ersteche ich mich. Sie haben schon meine Mutter todkrank gemacht. Sie werden noch Ihr Kind töten. Nur zu. Wunde für Wunde. Wärst du dazu wohl imstande, Eugenie? Ja, Grandet, sie ist es. Sie wird's machen, wie sie sagt. Nehmen Sie doch Vernunft an, Monsieur, nur einmal in Ihrem Leben. Der Böttcher sah abwechselnd das Gold und seine Tochter an. Madame Grandet fiel in Ohnmacht. Oh, Mama, da sehen Sie es. Madame stirbt. Hier, meine Tochter, wir wollen uns nicht um ein Kästchen zanken. Nimm es. Und du, Nano, hol den Arzt. Hör zu, Mutter, es ist nichts. Komm. Wir haben Frieden geschlossen. Nicht wahr, Töchterchen? Kein trockenes Brot mehr. Du sollst alles essen, was du willst. Ach, sie schlägt die Augen auf. Gut. Gut, Mutter. Mütterchen. Komm schon. Schau her. Ich umarme Eugenie. Sie liebt ihren Cousin. Sie wird ihn heiraten, wenn sie will. Sie wird ihm sein kleines Kästchen aufbewahren. Aber bitte, leb noch ein Weilchen, meine arme Frau. Komm, rühr dich. Lieber Gott, dass sie so ihre Frau und ihr Kind behandeln können. Arme Mutter, du weißt nicht, wie lieb ich dich habe. Und auch dich, meine Tochter. Oh, wie tut das gut, seine Tochter nach einem Streit zu küssen. Mein liebes Töchterchen. Da, siehst du, Mütterchen, wir sind jetzt ganz eins. Schließ das Kästchen ruhig weg. Hab keine Angst. Ich werde nicht mehr mit dir darüber sprechen. Nie mehr. Wenig später kam Monsieur Bergerin, der angesehenste Arzt von Saumur. Nachdem er mit der Untersuchung fertig war, erklärte er Grandet, dass seine Frau schwer krank sei, dass aber viel Ruhe und Geduld, leichtes Essen und überaus sorgfältige Pflege ihr Ableben noch etwa bis zum Ende des Herbstes hinauszögern könnten. Trotz der Inbrunst, mit der Grandet die Gesundung seiner Frau herbeiwünschte, deren ungeklärter Nachlass bereits wie ein Tod zu Lebzeiten für ihn war, trotz der Bereitwilligkeit, mit der er bei jeder Gelegenheit auf die geringsten Bedürfnisse der beiden Frauen reagierte, eilte Madame Grandet dem Tod entgegen. Im Monat Oktober des Jahres 1822 brachen ihre Tugenden, ihre engelhafte Geduld und die Liebe zu ihrer Tochter ein letztes Mal aus ihr hervor. Mein Kind, Glück gibt es nur im Himmel. Auch du wirst das eines Tages erfahren. Sie starb ohne den geringsten Klagelaut. Am Tag nach dem Tod ihrer Mutter fühlte sich Eugenie noch inniger an das Haus gebunden. Sie glaubte, das Wesen ihres alten Vaters verkannt zu haben, als sie die überaus zärtliche Fürsorge sah, die er ihr zuteil werden ließ. Der alte Böttcher hingegen war so wenig er selbst, er zitterte dermaßen vor seiner Tochter, dass dies Nanon und sogar die Cruchots bemerkten, die es aber seinem hohen Alter zuschrieben. Am Tage, an dem die Familie Trauer anlegte, kam die Erklärung für das Verhalten des Alten zum Vorschein. Es war nach dem Essen, bei dem Notar Cruchot zu Gast war. Mein liebes Kind, du bist jetzt die Erbin deiner Mutter. Und wir beide haben ein paar geschäftliche Kleinigkeiten zu regeln. Nicht wahr, Cruchot? Jawohl. Ist es denn so dringend, dass wir uns heute damit beschäftigen müssen, Vater? Ja, sicher, Töchterchen. Ich könnte es nicht länger aushalten in der Ungewissheit, in der ich bin. Ich glaube nicht, dass du mich verletzen möchtest. Hm? Aber Vater... Nun, dann müssen wir noch heute Abend alles in Ordnung bringen. Was möchten Sie denn, dass ich tue? Ach, Töchterchen, um mich geht es ja nicht. Sagen Sie es ihr doch, Cruchot. Mademoiselle, Ihr Herr Vater möchte seinen Besitz weder teilen noch verkaufen, noch hohe Gebühren auf das Bargeld bezahlen, das er besitzt. Zu diesem Zweck also müsste davon Abstand genommen werden, eine Inventuraufnahme des gesamten Vermögens durchzuführen, das mit dem heutigen Tag Ihnen und Ihrem Herrn Vater gehört. Cruchot, sind Sie der Sache sicher genug, um vor einem Kind so darüber zu sprechen? Lassen Sie mich fortfahren, Grandet. Ja, mein Freund. Weder Sie noch meine Tochter wollen mich ausplündern. Nicht wahr, Töchterchen? Also, Monsieur Cruchot, was habe ich zu tun? Nun, Sie müssen diese Urkunde unterzeichnen, der zufolge Sie auf das Erbe Ihrer Mutter verzichten und Ihrem Vater die Nutznießung überlassen. Ich verstehe nichts von all dem, was Sie mir sagen. Geben Sie mir die Urkunde und zeigen Sie mir die Stelle, wo ich unterschreiben soll. Töchterchen. Vater Grandet ließ den Blick zwischen seiner Tochter und der Urkunde hin und her wandern und war dabei derartig aufgeregt, dass er sich den Schweiß von der Stirn abtupfen musste. Anstatt diese Urkunde zu unterzeichnen, deren offizielle Eintragung sehr kostspielig ist, könntest du einfach auf die Erbschaft deiner lieben, armen, verstorbenen Mutter verzichten und dich für die Zukunft ganz in allem auf mich verlassen. Mir wäre das eigentlich lieber. Ich würde dir dann jeden Monat eine ansehnliche Rente von 100 Francs geben. Was sagst du dazu? 100 Francs monatlich. Ich werde alles tun, was Sie wünschen, Vater. Mademoiselle, es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie sich berauben. Halten Sie den Mund, Cruchot. Zugesagt ist zugesagt. Eugenie, du nimmst es nicht zurück. Du bist ein rechtschaffenes Mädchen. Aber Vater... Komm, mein Kind, du schenkst deinem Vater das Leben. Aber du gibst ihm nur zurück, was er dir geschenkt hat. Wir sind quitt. Ich segne dich. Du bist eine tugendhafte Tochter, die ihren Papa sehr lieb hat. Auf morgen also, Cruchot. Sehen Sie zu, dass der Gerichtsschreiber die urkundliche Verzichtserklärung richtig aufsetzt. Am nächsten Tag gegen Mittag wurde die Erklärung unterzeichnet, durch die Eugenie sich selbst enteignete. Nach Ablauf des ersten Jahres aber hatte Grandet noch keinen der monatlichen 100 Francs herausgerückt, die er seiner Tochter so feierlich versprochen hatte. 5 Jahre vergingen, ohne dass sich in dem einförmigen Leben von Eugenie und ihrem Vater irgendein besonderes Ereignis ereignete. Etwas Besonderes ereignete. Ihre einzige Gesellschaft waren die 3 Cruchots und ein paar von deren Freunden, die diese allmählich im Hause eingeführt hatten. Man hatte Eugenie das Whistspiel beigebracht und man kam jeden Abend auf eine Partie vorbei. Gegen Ende des Jahres 1827, es war sein 82. Lebensjahr, befiel den Alten eine Lähmung, die schnell voranschritt. Eugenie wuchs über sich hinaus in ihrer Fürsorglichkeit und Zuwendung für ihren alten Vater, dessen geistige Fähigkeiten allmählich nachließen, aber dessen Geiz gleich blieb. Dann kamen die Tage der Agonie, in denen der kräftige Körper des Alten gegen den Untergang rang. Sobald er die Augen öffnen konnte, blickte er auf die Tür seines Kabinetts, wo seine Schätze ruhten. Sind Sie da drin? Sind Sie da drin? Ja, Vater. Pass gut auf das Gold auf. Bring mir Gold. Mir ist kalt. Gold wärmt mich. Der Gemeindepfarrer kam, um ihm die letzte Ölung zu spenden. Und die Augen des Alten, die seit einigen Stunden erloschen schienen, belebten sich wieder, als sein Blick auf das Kreuz, die Leuchter und den silbernen Weihwasserkessel fiel, den er starr ansah. Vater, segnen Sie mich. Sorge gut für alles, meine Tochter. Du musst mir darüber Rechenschaft ablegen. Dort oben. Durch diese seine letzten Worte bewies er, dass das Christentum auch die Religion der Geizhälse ist. Nun war Eugenie Grandet also allein auf der Welt und allein in diesem Haus. Sie hatte niemanden außer Nanon, der sie in der Gewissheit gehört und verstanden zu werden, ab und zu einen Blick zuwerfen konnte. Nach dem Tod ihres Vaters erfuhr Eugenie durch den Notar Cruchot, dass sie 300.000 Francs Jahresrente in Liegenschaften im Kreis Saumur besaß. 6 Millionen, die zu 3% angelegt worden waren, ferner 2 Millionen in Gold und 100.000 Francs in Talern, ohne die bereits fälligen Zinsen zu rechnen. Die Gesamtschätzung ihres Besitzes belief sich auf 17 Millionen. Wo bleibt nur mein Cousin? Nanon, wir sind allein. Ja, Mademoiselle. Wenn ich nur wüsste, wo er ist, der liebe Junge, würde ich zu Fuß hinlaufen und ihn holen. Das Meer liegt zwischen uns. Zwischen Nantes und Orléans gab es kein anderes Gesprächsthema als die 17 Millionen von Mademoiselle Grandet. Eine ihrer ersten Handlungen war, Nanon 12.000 Francs Leibrente zu gewähren, wodurch diese, zusammen mit den 6.000 Francs, die sie schon besaß, zu einer guten Partie wurde. Noch ehe ein Monat um war, trat sie vom Stand des Fräuleins zu dem der Frau über, unter dem Schutze von Antoine Cornoyer, der zum Oberaufseher über die Güter und Weinberge von Mademoiselle Grandet ernannt wurde. Trotz ihrer 59 Jahre wirkte sie wie 40. Vermutlich hatte sie noch nie so hübsch ausgesehen wie am Tag ihrer Hochzeit. Eugenie begann zu leiden. Ihr Schatz waren nicht die Millionen, deren Erträge sich anhäuften, sondern das Kästchen von Charles, sowie die beiden Porträts, die über ihrem Bett hingen. Wie ist das nur möglich, Nanon? Er hat mir in diesen 7 Jahren kein einziges Mal geschrieben. Währenddessen machte Charles in Ostindien ein Vermögen. Er erkannte, dass der beste Weg, um zu Reichtum zu gelangen, in den tropischen Ländern ebenso wie in Europa, darin bestand, Menschen zu kaufen und zu verkaufen. Er begann mit Sklavenhandel. Auf seiner ersten Reise mochte ihn das edle und reine Gesicht Eugenies noch begleitet haben. Doch schon bald löschten die Mulattinnen, die orientalischen Tänzerinnen, Orgien aller Art und seine Abenteuer in den verschiedenen Ländern die Erinnerung an seine Cousine, Saumur, das Haus, die Bank und den im Hausflur geraubten Kuss vollständig aus. Im Jahr 1827 kehrte er auf einem schönen Zweimaster nach Bordeaux zurück. Er besaß, fest verschlossen in 3 Fässern, 900.000 Francs in Goldstaub. Ebenfalls auf dem Schiff befanden sich Monsieur und Madame d'Aubrion. Sie hatten eine ziemlich hässliche Tochter, die die Mutter ohne Mitgift verheiraten wollte. Sie befreundete sich mit Charles und versuchte, ihn als reichen Schwiegersohn einzufangen. Sie reisten zusammen nach Paris. Als des Grassins von Charles' Rückkehr, seiner bevorstehenden Heirat und seinem Vermögen erfuhr, suchte er ihn auf, um mit ihm über die 300.000 Francs zu sprechen, mit denen er die Schulden seines Vaters tilgen könne. Charles empfing des Grassins, den er nicht wiedererkannte, mit der Impertinenz eines jungen Herrn, der in Indien im Duell 4 Menschen getötet hatte. Das waren die Angelegenheiten meines Vaters, nicht meine. Ich danke Ihnen verbindlich für die Mühe, die Sie auf sich genommen haben, der ich aber leider nichts abgewinnen kann. Ich habe es nicht im Schweiße meines Angesichts zu beinahe 2 Millionen Francs gebracht, um sie den Gläubigern meines Vaters in den Rachen zu werfen. Und wenn Ihr Herr Vater in ein paar Tagen posthum für bankrott erklärt wird? Monsieur, in ein paar Tagen bin ich Comte d'Aubrion. Anfang August des Jahres 1828 saß Eugenie auf der kleinen Holzbank, wo ihr Cousin ewige Liebe geschworen hatte und wo sie bei schönem Wetter frühstückte. In diesem Augenblick klopfte der Postbote und übergab Nanon einen Brief, den diese ihrer Herrin übergab. Ist es der, den Sie erwarten? Er ist von ihm. Er ist zurückgekehrt. Lesen Sie schon, Mademoiselle. Ach, Nanon, warum kommt er über Paris zurück, wenn er von Saumur abgereist ist? Lesen Sie, dann werden Sie es wissen. Eugenie öffnete zitternd den Brief. Eine Geldanweisung auf das Haus des Grassins in Saumur fiel heraus. Nanon hob sie auf. Meine liebe Cousine, ich bin nicht mehr Eugenie. Sie, damals sagte er du zu mir. Ist er tot? Dann könnte er nicht schreiben. Meine liebe Cousine, Sie werden, denke ich, erfreut sein, vom Erfolg meiner Unternehmungen zu erfahren. Sie haben mir Glück gebracht. Ich bin reich geworden. Ich habe die Ratschläge meines Onkels befolgt, von dessen Tod ebenso wie von dem Tod meiner Tante mich Monsieur de Grassin in Kenntnis gesetzt hat. Nichts widersteht der Zeit, die vergeht. Ich selbst bin der Beweis dafür. Ja, meine liebe Cousine, zu meinem Bedauern ist die Zeit der Illusionen für mich vorbei. Ein Kind war ich bei meiner Abreise, als Mann bin ich zurückgekommen. Sie sind frei, Cousine? Sie sind frei, Cousine. Und noch bin auch ich frei. Aber ich bin ein zu aufrichtiger Charakter, als dass ich Ihnen meine geschäftliche Lage verheimlichen wollte. Es geht gegenwärtig für mich um eine Verbindung, die alle meine Ansprüche an eine Ehe erfüllt. Die Liebe in der Ehe ist bloß ein Hirngespinst. Ich besitze derzeit 80.000 Francs. Dieses Vermögen gestattet mir, mich mit der Familie d'Aubrion zu verbinden, deren Erbin, ein junges Mädchen von 19 Jahren, mir durch die Heirat ihren Namen überträgt, einen Adelstitel, die Stellung eines Edelmannes in der Kammer seiner Majestät und einen überaus glanzvollen Status. Wenn ich Ihnen bekenne, dass ich nur an eine Vernunftehe denke und dass ich mich noch auf unsere Kinderliebe besinne, heißt das nicht, dass ich mich in Ihre Hände begebe, dass ich mich bereitwillig mit jenem schlichten, harmlosen Glück begnügen werde, das Sie mir in rührenden Bildern angeboten haben. Ich lege meinem Brief eine Anweisung auf das Haus des Grassins über 8000 Francs bei, zu Ihrer Verfügung, in Gold zahlbar. Sie können mir mein Kästchen mit den Porträts meiner Eltern mit der Post zurücksenden. Mit der Post? Einen Gegenstand, für den ich tausendmal mein Leben gelassen hätte. Dieser Vormittag sollte voll von Ereignissen für Eugenie werden. Nanon meldete ihr den Pfarrer der Gemeinde. Einige Tage zuvor hatte ihn der alte Abbé überredet, mit Mademoiselle Grandet über die rein religiösen Aspekte ihrer Pflicht, sich zu vermählen, zu sprechen. Heute komme ich, um mit Ihnen über ein armes Mädchen zu sprechen, für das sich ganz zur Mühe interessiert und das mangels Barmherzigkeit mit sich selbst nicht christlich lebt. Ihre Stimme spricht zu mir in dem Augenblick, da ich eine Stimme hören wollte. Hören Sie mir gut zu. Wenn Sie Ihr Seelenheil erlangen wollen, können Sie nur zwei Wege beschreiten. Entweder die Welt verlassen oder Ihre Gesetze befolgen. Sie müssen entweder Ihrer irdischen oder Ihrer himmlischen Bestimmung gehorchen. Ja, Gott schickt Sie zu mir, Monsieur l'Abbé. Ich will der Welt Ade sagen und, um Gott zu gefallen, schweigend und zurückgezogen leben. Aber Sie müssen doch Ihren Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nachkommen, Mademoiselle. Ihr großes Vermögen ist nur ein Darlehen, das Sie zurückerstatten müssen. Das haben Sie hoch und heilig versprochen. Sich in ein Kloster vergraben wäre der reine Egoismus. Monsieur l'Abbé, wäre es eine Sünde, während der Ehe im Stand der Jungfräulichkeit zu bleiben? Das ist eine Gewissensfrage, deren Lösung mir unbekannt ist. Mademoiselle Grandet stieg in das Arbeitszimmer ihres Vaters hinauf, verbrachte dort den Tag allein und wollte trotz Nanons inständiger Bitten auch nicht zum Essen kommen. Sie erschien erst am Abend, um die Zeit, da ihre allabendlichen Gäste kamen. Aber so gespannt die Neugier der Besucher auch war, sie wurde nicht befriedigt. Eugenie ließ in ihrem ruhigen Gesicht keine der inneren Qualen erkennen. Aber in dem Augenblick, als sich die ganze Gesellschaft erhob, um den Salon zu verlassen, gab es einen Theaterdonner, der von Saumur aus im ganzen Kreis und bis in die vier umliegenden Bezirke widerhallte. Bleiben Sie doch, Monsieur de Bonfons. Monsieur de Bonfons, ich weiß, was Ihnen an mir gefällt. Schwören Sie mir, mir mein Leben lang meine Freiheit zu lassen, keines der Rechte von mir einzufordern, welche Ihnen die Ehe einräumt, und meine Hand gehört Ihnen. Ich will Sie nicht täuschen. Ich trage in meinem Herzen eine unsterbliche Liebe. Freundschaft wird das einzige Gefühl sein, das ich meinem Mann entgegenbringen kann. Sie können meine Hand und mein Vermögen nur um den Preis eines sehr großen Dienstes erwerben. Ich bin zu allem bereit. Hier sind 1.500.000 Francs. Fahren Sie nach Paris. Nicht morgen, nicht heute Nacht, sondern augenblicklich. Begeben Sie sich zu Monsieur de Grassins und erkundigen Sie sich nach den Namen aller Gläubiger meines Onkels. Versammeln Sie diese, bezahlen Sie alles, was noch zu bezahlen ist. Kapital plus 5% Zinsen vom Tag der Schuld bis zu dem der Rückzahlung. Und lassen Sie sich darüber bitte eine notariell beglaubigte und förmlich einwandfreie Quittung ausstellen. Sie sind Richter. Ich verlasse mich in dieser Angelegenheit nur auf Sie. Sie sind ein Ehrenmann. Wir wollen uns in gegenseitiger Nachsicht üben. Wir kennen uns seit so langer Zeit. Sie werden mich nicht unglücklich machen wollen. Ich werde der Ihre sein. Wenn Sie die Quittung haben, dann bringen Sie diese mit allen Schuldscheinen meinem Cousin Grandet und übergeben Sie ihm diesen Brief. Monsieur de Beaufort, der Präsident, begriff sehr wohl, dass er Mademoiselle Grandet einer enttäuschten Liebe verdankte. Und er beeilte sich, seine Aufträge so schnell wie möglich auszuführen, um einer etwaigen Versöhnung der beiden Liebenden zuvorzukommen, und traf am anderen Abend in Paris ein. Die Gläubiger kamen in der Kanzlei des Notars zusammen und de Bonfons bezahlte ihnen im Namen von Mademoiselle Grandet Kapital und Zinsen der ganzen Schuld. Dann begab sich der Präsident zum Palais d'Aubrion wo er Charles den Brief von Mademoiselle Eugénie übergab. »Lieber Cousin, Präsident de Bonfons hat es übernommen, Ihnen die Quittung über alle von meinem Onkel geschuldeten Beträge zu übergeben, mitsamt einer Bestätigung, in der ich erkläre, den Betrag von Ihnen empfangen zu haben. Man hat mir von Bankrott gesprochen. Ich dachte nur, dass der Sohn eines Bankrotteurs vielleicht nicht Mademoiselle d'Aubrion heiraten könne. Werden Sie glücklich, gemäß den gesellschaftlichen Voraussetzungen, denen Sie unsere Liebe aufopfern. Leben Sie wohl. Sie werden immer eine treue Freundin haben in Ihrer Cousine. Eugénie.« »Wir können uns nun gegenseitig unsere Heiratsanzeigen senden.« »Ach, Sie heiraten Eugénie? Schön. Ich freue mich darüber. Sie ist ein gutes Mädchen. Aber ist sie denn reich?« »Sie hatte vor 4 Tagen fast 19 Millionen. Ab heute hat sie nur mehr 17.« »17 Millionen, jawohl, Monsieur Grandet. Mademoiselle Grandet und ich haben zusammen, wenn wir heiraten, 750.000 Francs Rente.« »Dann können wir uns ja gegenseitig behilflich sein.« »Einverstanden. Hier ist noch ein kleines Kästchen, das ich auch nur Ihnen übergeben soll. Damit sind wir uns bereits gegenseitig behilflich gewesen. Adieu.« 3 Tage später verkündete Präsident de Bonfons seine Heirat mit Eugénie. 6 Monate später wurde er zum Landesgerichtspräsidenten in Angers ernannt. Bevor Eugénie mit ihm Saumur verließ, ließ sie das Gold ihres Cousins, das ihrem Herzen so lang kostbar gewesen war, einschmelzen und mit den 8.000 Francs stiftete sie eine goldene Monstranz, die sie der Pfarrkirche schenkte. Ihr Mann wurde Senatsvorsitzender am obersten Gericht und schließlich, nach Ablauf einiger Jahre, Präsident des obersten Gerichts. Er starb 8 Tage nach seiner Ernennung zum Abgeordneten von Saumur. Madame de Bonfons wurde mit 33 Jahren Witwe, reich an 800.000 Francs Jahreseinkommen, noch schön, aber wie eine Frau, die auf die 40 zugeht. Trotz ihrer 800.000 Francs lebte sie, wie die arme Eugénie Grandet gelebt hatte. Sie heizte in ihrem Zimmer nur an den Tagen ein, an denen es ihr Vater erlaubt hatte. »Niemand hat mich lieb, Nanon. Nur du in der ganzen Welt.« Das ist die Geschichte einer Frau, die mitten in dieser Welt nicht von dieser Welt ist. Seit einigen Tagen ist von einer neuen Heirat die Rede. Die Leute von Saumur sprechen von ihr und dem Monsieur Marquis de Froidfond, dessen Familie anfängt, die reiche Witwe zu umgarnen, wie es einst die Cruchots gemacht hatten. Nanon und Cornoyer, sagt man, sind auf der Seite des Marquis. Aber weder die lange Nanon noch Cornoyer besitzen Verstand genug, um die Verderbtheit der Welt zu begreifen. Eugénie Grandet. Hörspiel in 3 Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung Helmut Peschina. 3. Teil. Es spielten Monsieur Grandet, Matthias Habich, Eugénie Grandet, Lisa Hirdiner, Madame Grandet, Verena von Beer, Charles, Laurenz Laufenberg, Nanon, Erika Skrotzki und als Erzähler Peter Matitsch, Sabine Falkenberg, Max von Pufendorf, Maren Kreumann. In weiteren Rollen Christian Grasshoff, Jakob Diehl, Martin Seifert, Rainer Philippi. Komposition Christian Sanesi, szenische Geräusche Caroline Ledoux, Ton Jean-Boris Schimczak. Hospitanz Lina Dempke, Regieassistenz Jörg Andreas Meister, Regie Marguerite Gatteau. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015.